der Engel in dir freut sich über dein Licht, weint über deine Finsternis. Aus deinen Flügeln rauschen Liebesworte, Gedichte, Liebkosungen. Er bewacht deinen Weg, lenkt deinen Schritt. Engelwärts. Schritt.